Erstens, Marswieder-Prinzip. Alle Flüchtlinge brauchen offenbar Mut, um ihre angestammte Heimat zu verlassen und sich auf eine so lange, so gefahrvolle und jedenfalls unsichere Wanderschaft zu begeben. Mehrheitlich sind sie keine Weltenbummler und für viele ist es wahrscheinlich sogar die erste Reise. Jeder Neuanfang, den sie doch alle beabsichtigen, braucht Entscheidungsfähigkeit, Engagement und Courage. Einige kommen aber offenbar auch mit aggressiven Absichten, im destruktiven Sinn, jedenfalls aus einheimischer Sicht, und wollen hier ihre islamistische Weltanschauung durchsetzen oder uns sogar als Ungläubige abstrafen oder mit Gewalt Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Anzunehmen, dass eine Heerschar von 1 Million Flüchtlingen aus lauter Engeln besteht, die nur das Bruttosozialprodukt steigern wollen, ist jedenfalls mehr als naiv. Ein sehr kleiner, aber offenbar zu allem entschlossener Teil argumentiert sogar aggressive Absichten und Kampfbereitschaft, aber eigentlich ist Argumentation gar nicht die Sache des Aggressions- oder Marsprinzips, höchstens in sehr schlagfertiger und offensiver Form. Es folgt eher dem Slogan »Just do it« und handelt nach dem Recht des Stärkeren. Den mutigen Flüchtlingen, die ihr Leben riskiert haben, um ihr und das Leben ihrer Angehörigen zu retten und die ihre erste Reise unternommen haben, können wir mit Bewunderung ihres Mutes und ihrer Entschlusskraft begegnen. Dem ersten Impuls zu folgen, alles Vertraute aufzugeben und zu neuen Ufern aufzubrechen, verdient Respekt und vielleicht sogar Nachahmung. Wir brauchen uns ja nur in ihren Mokassins zu fragen, wie wir reagieren würden. Falls hier Krieg ausbräche, könnten wir uns einfach ohne alles auf- und davon machen? Alles, was uns materiell bisher wichtig war, zurücklassen? Wie fühlte sich der erste Schritt ins Neuland an? Mehr Mut oder mehr Angst? Wie würde die Unsicherheit der Ernährungslage sich auf uns auswirken? Wie viel Entschlossenheit könnten wir aufbringen? Wie leicht fallen uns Entscheidungen? Wie leicht bekommen wir das Schwert aus der Scheide? Der Entschlossenheit der Gewaltbereiten, die als Eroberer mehr eindringen als ankommen, und ihren unerlösten Aggressionsabsichten, müssten wir unsererseits mit Mut und Entschiedenheit entgegentreten und Zivilcourage beweisen, indem wir ihnen Widerstand leisten, uns ihnen stellen und sie in ihre Schranken weisen und unsere Errungenschaften wie etwa Gleichberechtigung und Gewaltächtung mit großer Entschlossenheit verteidigen, Angriffe gegen unsere Kultur mutig, offensiv und schlagfertig entgegentreten. Unsere Kultur wäre es ja durchaus wert, zu ihr zu stehen und für sie einzustehen. Und genau das würde auch verstanden und respektiert werden. Auf wie viel Zivilcourage könnten wir uns da verlassen? Zu wie viel Konfrontation sind wir diesbezüglich bereit? Was ist uns unsere Kultur und vielleicht auch Religion wert? Wie viel sind wir bereit, dafür zu tun, zu geben, einzusetzen, dass sie erhalten bleibt und Angriffen trotzen kann? Zweitens, Venus-Stier-Prinzip. In der Gruppe der Flüchtlinge finden sich sicher viele, die kommen, um bei uns eine neue Heimat und sich und den ihren einen neuen Platz zu finden, um ein Nest zu bauen, wo Kinder in Frieden aufwachsen, lernen und heimisch werden können, wo sie sich gut ernähren lassen und wieder Sicherheit und sogar Geborgenheit in sicheren Grenzen finden. Und natürlich wollen sie ihre Angehörigen nachholen, um hier wieder den eigenen Stallgeruch um sich zu haben und ein vertrautes Gruppengefühl zu entwickeln. Das Wenige, was ihnen geblieben ist, wie hoffentlich Familie und Sippe, ihr religiöses Heimatgefühl und ihre Folklore, werden jetzt meist noch wichtiger für sie. Wir könnten ihnen helfen, bei uns Fuß zu fassen und unsere Heimat bewusst mit ihnen teilen, freiwillig abgeben lernen von unserem Reichtum und sie bei der Platzsuche unterstützen und erleben, wie viel seliger geben als nehmen ist. Und bei dieser Gelegenheit könnten wir Einheimischen uns fragen, was für uns Heimat noch bedeutet und wie heimisch wir uns überhaupt zu Hause fühlen. Wie gern sind wir noch zu Hause? Wie sehr schätzen wir es? Haben wir ein eigenes Revier, in dem wir uns wohl und in jeder Hinsicht genährt fühlen? Andere aus dieser Gruppe kommen wohl auch wegen des Geldes und Reichtums, den sie hier wissen oder jedenfalls wittern und den sie sich ebenfalls sichern wollen. Natürlich hat ein Land, was seit Generationen Sattheit, Reichtum und Frieden ausstrahlt, diesbezüglich hohe Anziehungskraft. Man muss durchaus keine Liebe zu unserer Kultur haben, um hier heimisch werden zu wollen und sein eigenes Reich zu begründen. Ihnen müssten wir bzw. unsere Politiker und Wirtschaftskapitäne, die ja von ihrer Arbeitskraft profitieren wollen, die Regeln genau und von Anfang an klar machen, wie man sich Geld und ein eigenes Revier in unserem System durch Arbeit verdient. Das müssen beide Untergruppen dieses Urprinzips erst lernen. Kommen Sie doch zumeist aus Ländern, wo Bestechung und Nepotismus vorherrschen. Da sollten Sie erfahren, dass diese bei uns Filz, Klüngel, Amigo und Freundelwirtschaft heißen und teilweise anderen Regeln folgen als in der bisherigen Heimat. Auch die harten Regeln des Neokapitalismus sollten wir Ihnen vermitteln, denn sonst müssen Sie in dessen Revier scheitern. Und die Politiker sollten lernen, sie rasch in Arbeit zu bringen, statt die Situation in ebenso end- wie sinnlosen Warteschleifen eskalieren zu lassen. Das wäre Integration statt Sabotage. Vieles in Deutschland und Österreich sieht mir da wie Sabotage aus, vieles in der Schweiz schon wie Integration. Und natürlich ist das eine gute Gelegenheit, uns selbst zu fragen, wie wir es mit Besitz und Reichtum halten. Wie wichtig es uns ist, Eigentum zu erwerben, zu erhalten und in unserer Sippe zu vererben. Besitzen wir unseren Besitz oder sind wir schon besessen davon? Interessiert uns die Sippe überhaupt noch, unsere Ahnen? Oder hat die Blut- und Bodenideologie unserer jüngeren Geschichte diesbezüglich nur unerlösten Widerwillen hinterlassen? Können und wollen wir unsere Lieder überhaupt noch singen? Oder sind sie und dann meist auch unsere ganze eigene Tradition uns schon völlig egal? Hier sind unter den Einheimischen vor allem die Zaun- und Mauerbauer zu finden, die keinesfalls teilen, sondern das, in ihren Augen zu wenige, wenigstens für sich behalten wollen. Sie sind nicht nur im alten Ostblock zu finden, wobei viele heutige Mauerbauer aus dem alten Warschauer Pakt kommen, der auch schon an seiner krankhaft übersteigerten Grenzsicherung litt und schließlich daran zugrunde ging. Und auch die von einem ebenso wütenden wie unbewussten Wessi-Spitzenpolitiker als Pakt beschimpften kommen mehrheitlich daher. Vom urprinzipiellen Blickwinkel haben sie einfach so lange Mangel erlitten, dass sie noch nicht zum Teilen bereit sind. Aber dieser Archetyp tritt überall auf. US-Präsident Donald Trump will eine Mauer gegen Mexiko errichten, 2500 Kilometer lang. Und sie soll sehr schön werden und seinen Namen tragen. Seinen Fremdenhass kann man xenophob nennen oder populistisch. Er richtet sich an die, die Angst haben zu teilen. Angst verrät immer schwache Menschen. Sie bräuchten Heilung und Hilfe statt Beschimpfung. Die große Mauer in China hatte wohl auch schon dieses gleiche archetypische Ziel. Ängstliche und Schwächere bauen ihre Mauern aus Angst vor Stärkeren. Reiche bauen ihre gegen Arme, wobei sie als Ängstliche auch oft die Schwächeren sind. Die Mauer, die die Juden gegen die Palästinenser durchs Land bauten, richtet sich gegen deren Terror. Natürlich sind die Juden die Reichen und in diesem Fall zwar militärisch stärker, moralisch aber schon länger die Schwächeren. Letztlich sollen Mauern immer der Absicherung dienen. Dahinter aber zeigen sie Angst und Schwäche. Reiche Mauerbauer haben Angst vor den Armen und davor, mit ihnen teilen zu müssen. Und das macht auch sie schwach. Zaun- und Mauerbau zur Abwehr von Menschen hat Papst Franziskus I. als unchristlich gegeißelt. Christen wären klassisch mutige Brückenbauer, sagt der Pontifex, was Brückenbauer heißt. Aber wie schwer ist das, wenn man noch im Mangelbewusstsein lebt? Das gilt es zu heilen.